durchgetanzt, dann Gas Fable. Schieß auf die Feinde, alles nur Neider. Jeder ist am Handy, aber keiner ist erreichbar. Im Anzug von Mina maskierte Pussy. Doch du weißt, dass ich das bin, weil es riecht nach Gucci. Fix den Rivet, Kapitabra ist da. Rivet, Makarov komplex und ich zocker sie direkt. Denk nicht, dass du Mann bist, bei Scheiße du handelst. Ich will nur Baris, fick mal auf Habit. Ach, nicht auf Kenner, oh, ich ficke dein Gefühl. Ich hab eine Sorte weiß, aber 10 Sorten grün. Ja, leg, du musst hin, machen keine halben Sachen. Leute, die viel reden, kriegen Schwanz in den Rachen. Leute können reden, aber keiner kann was machen. Keiner. Fick auf diese Ratten, ich ficke diese Latte. Komm in Platten, Rotten, um die Ecke.